Sehe freundlich dir sein Angesicht. Er wird mit Erbarmen dir begegnen und leuchten soll dir seines Friedens Licht. Der Herr ist Gott, er schuf das Universum. Er hauchte Leben ein in dir und Land. Er schuf auch dich und gab dir einen Namen. Geschrieben stehen wir in seiner Hand. Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen. Er zeige freundlich dir sein Angesicht. Der Herr wird mit Erbarmen dir begegnen und leuchten soll dir seines Friedens Licht. Gott segne dich mit seinem reichen Segen. Zeige freundlich dir sein Angesicht. Der Herr wird mit Erbarmen dir begegnen und leuchten soll dir seines Friedens Licht. Behüten soll er dich und all die Geheimat, und täglich sollst du sehen, dass er dich liebt. Er schütze dich mit seinen guten Händen und sei das Haus, das bergend dich umgibt. Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen. Er zeige freundlich dir sein Angesicht. Der Herr wird mit Erbarmen dir begegnen und leuchten soll dir seines Friedens Licht. Der Herr soll dich mit seinem Blick begleiten, dir Zeichen geben, dass du dankbar weißt. Er lebt mit uns, wir alle sind Geschwister, uns führt zusammen Jesu guter Geist. Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, er zeige freundlich dir sein Angesicht. Der Herr wird mit Erbarmen dir begegnen und leuchten soll segnen. Er zeige freundlich dir sein Angesicht.